Adelina lernte nach und nach, was es bedeutete, mit dem berühmtesten, aber auch verhasstesten Polizisten New Yorks verheiratet zu sein. Joe riet ihr freundlich, die Vorhänge geschlossen zu halten, damit eventuelle Attentäter sie nicht durchs Fenster sahen. In der Post fand sie, neben Rechnungen und Einladungen, oft Morddrohungen mit Dolchen und Särgen. Petrosino hatte ihr bestimmt erklärt, dass er die bereits seit Jahren bekam und nie etwas passiert war. Welche Sorgen Adelina auch geplagt haben mögen, nach einem langen Arbeitstag erwartete sie Petrosino abends stets mit einem warmen Essen. Es kam spät, doch der Detective hatte endlich das Zuhause, das er sich erträumt hatte. Bei allem privaten Glück sah es in Petrosinos Kampf gegen den Bund leider ganz anders aus. Das fünfte offizielle Kriegsjahr sollte sich zu einem Annus Horribilis entwickeln, in dem der Bund selbst die schlimmsten Schreckenstaten der Vormonate noch übertraf. War 1905 das Jahr der Entführungen gewesen, so wurde 1908 das Jahr der Bombe. Wöchentlich, oftmals sogar täglich, hallten Explosionen durch Manhattan. Im südlich von der 11th und nördlich von der 14th Street begrenzten Italienerviertel zwischen 2nd Avenue und East River gingen derart viele Bomben hoch, dass das Italian Squad die Gegend bald in Bombenzone umtaufte. In Wahrheit waren Italiener jedoch nirgends sicher. Nach einer Explosion in einem Lebensmittelgeschäft in Brooklyn berichtete ein Reporter, der sich ins Viertel gewagt hatte, den meisten Italienern hat die Angst buchstäblich die Sprache verschlagen. Zahlreiche Gebäude rund ums Präsidium an 300 Mulberry waren zerstört worden, und die dort arbeitenden Polizisten spürten regelmäßig Boden und Wände unter der Wucht der jüngsten Explosion erbeben. Bingham hatte auf dem Dach einen offiziellen Dachbaum pflanzen lassen. Am 2. März wurde dieser von der Druckwelle einer Detonation in der Elizabeth Street beinahe entwurzelt. Der Schaden wurde jeden Monat größer. 5. Februar. Ein großer Sprengsatz bläst in der 254 Elizabeth Street einen Kronleuchter durch schwere Fußböden zwei Stockwerke nach oben. 20. Februar. Eine Bombe in Fairview, New Jersey, jagt ein ganzes Haus buchstäblich in die Luft. Es landet im Garten des Nachbarhauses. Ein neuer Mieter im Obergeschoss wird durch die Explosion enthauptet. 1. März. Eine gewaltige Explosion erschüttert das Büro eines Käseimporteurs aus Little Italy. Die Fassade wird weggerissen, von der Schwelle bis zum Dach. 23. Mai. Eine Höllenmaschine explodiert in einer Mülltonne in der Mott Street. Ein Junge stirbt, 5 weitere Kinder werden schwer verletzt. 9. Dezember. Jemand von der Black Hand klettert mit einer Bombe aufs Dach einer 4-stöckigen Mietskaserne in der East 63rd Street, öffnet das Oberlicht, steckt die Lunte an und lässt die Bombe ins Treppenhaus fallen. Der Sprengsatz explodiert auf halbem Weg nach unten, Wände stürzen ein, 9 Menschen werden schwer verletzt. Der Anschlag galt dem Bankier Giovanni Cozzuzzi, dessen Sohn 3 Jahre zuvor entführt worden war. Cozzuzzi hatte seither bittere Qualen durchlitten. Aus seinen Mietskasernen wurden Kinder entführt, die männlichen Mieter wurden ermordet. Seine Häuser wurden in Brand gesteckt, laut Feuerwehr waren die Hausfluren mit Kerosin beschmiert.